Danke, Vater, für dein mächtiges Wort. Halleluja. Ist euch das bewusst geworden, gerade wo die Valerie gelehrt hat, welche Power das Wort Gottes hat? Amen. Wie sie gesagt hat, ein Vers ist sozusagen in die Finsternis der Seele von Luther hineingefallen und hat alles verändert. Das zeigt die Power des Wortes Gottes. Ich habe die letzten Wochen hier sehr viel gelehrt über Leben im Geist, Fließen im Geist, den Geist, deinen Geist entwickeln, dein geistliches Leben entwickeln. Und die Dinge, die ich die letzten Wochen gelehrt habe, sind viele Dinge, die werden selten gelehrt. Und deswegen, glaube ich, sind sie sehr, sehr wichtig, weil die meisten Christen, gerade auch in Deutschland, sind zu wenig im Geist unterwegs, definitiv. Und heute möchte ich das Ganze ergänzen durch einen anderen Aspekt, ich würde es mal sogar so sagen, ein anderer Aspekt des Lebens im Geist. Ein anderer Aspekt des Lebens im Geist ist nämlich ein anderer Aspekt der Entwicklung deines Lebens im Geist ist gleichzeitig die Entwicklung deines Glaubens in die Macht des Wortes Gottes. Amen. Ein geistliches Leben, das nur darin entwickelt ist, zu fließen jetzt im weitesten Sinne, aber nicht entwickelt ist im Glauben an die Autorität und Power dieses Wortes, wird auf die Dauer ein geistlich oberflächliches Leben sein. Amen. Und sogar, Valerie hat ja gerade das drastische Beispiel von Luther gebracht, sogar in der Konsequenz unter Umständen sogar ein schräges Leben werden. Amen. Ein geistlich gesehen schräges Leben. Ja? Wenn Christen hergehen und sagen, wenn du sie mit dem Wort Gottes konfrontierst und sagst, hier steht's geschrieben, Gott sagt es ganz klar, und sie dann sagen, ja, da bin ich geistlich anders geführt. Dann weißt du schon, okay, irgendwie ist die Sache schräg. Amen. Denn tatsächlich ist die Grundlage für unser geistliches Leben das Wort Gottes. Amen. Und das Wort Gottes hat nicht nur extreme Power, wie es gerade ja auch gesagt wurde, sondern die Bibel geht sogar noch weiter, wenn sie über das Wort Gottes redet. Und das möchte ich dir heute Abend geben. Die Bibel geht noch weiter. Sie sagt sogar, dass das Wort Gottes Gott selber ist. Amen. Schauen wir es uns mal an. Johannes Kapitel 1. Vers 1 bis 4, der bekannte Text. Ja, Johannes sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, das heißt, alles wurde geschaffen durch das Wort Gottes. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Mit anderen Worten, das Wort Gottes hat alles geschaffen. Das Wort Gottes ist Gott. Das Wort Gottes ist sozusagen Gott in Aktion. Wo das Wort Gottes hinkommt, kommt Gott selber hin. Amen. Das musst du dir geben. Gott sprach und es wurde. Amen. Und siehe, es war sehr gut. Als Gott sprach, kam er selber, weil das Wort, das er spricht, ist ja Gott. Amen. Das heißt, er selber kam in diese Stellen in der materiellen Welt oder in der geistlichen Welt. Zunächst war es ja nur eine geistliche Welt, da gab es noch keine Materie. Durch das Wort entstand ja erst Materie. Aber er selber hat all das bewirkt, was du hier siehst. Amen. Er selber, sein Wort. Sein Wort hat alles geschaffen und sein Wort erhält alles geschaffen. Halleluja. Sein Wort ist ewig. Amen. Wenn das Wort Gottes nicht mehr in der Schöpfung ist, dann hört sie auf zu existieren. Dann ist Gott nicht mehr in der Schöpfung. Und wenn Gott nicht mehr in der Schöpfung ist, ist alles tot. Das Wort, das heißt, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Im Wort ist das Leben. Amen. Das Leben ist nicht eine biologische Sache, sondern das Leben ist eine geistliche Sache und es drückt sich in der Biologie aus. Amen. Aber das Leben ist eine geistliche Sache. Das Leben ist Gott. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Amen. Das heißt mit anderen Worten, das Wort Gottes bringt das Leben in die Welt. Und wenn du dazu nimmst, Psalm 138, Vers 2, dann wird es ja noch deutlicher, welchen Stellenwert Gott seinem Wort gibt. Ja? Psalm 138, Vers 2 heißt es, denn du, nämlich Gott, hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Das heißt, das Wort Gottes, du kannst keinen höheren Stellenwert finden als das Wort Gottes. Der Punkt ist, gehen wir an das Wort Gottes in dieser Haltung ran oder gehen wir doch noch ein bisschen in der Haltung ran, ah, das sind interessante Geschichten, ja, doch, das sind schöne auferbauende Verse drin und die gebe ich mir auch, die tun mir gut. Ah, dann gibt es manche Verse, die gefallen mir nicht so gut. Was weiß ich zum Beispiel, Gott hat uns einen Geist der Disziplin gegeben. Dafür fühle ich mich anders geleitet. Verstehst du? Im Endeffekt entscheidet sich deine geistliche Entwicklung wesentlich darin, welchen Stellenwert du dem Wort Gottes in deinem Leben gibst. Beispiel, wir hatten es jetzt eine super Vorlage mit Luther. Hätte Luther dem Wort Gottes in Bezug auf die Taufe, das er ja mal erkannt hat, er hat es ja erkannt, in seiner Studienzeit war ihm ja klar, dass die Kindertaufe eigentlich als Praxis nicht haltbar ist. Hätte er tatsächlich dem Wort Gottes diesen Stellenwert gegeben in seinem Leben, dauerhaft, dass er gesagt hätte, das soll ich unter dem Wort, ja, das Wort bestimmt mich, das Wort liest mich, verstehst du das nicht? Das Wort seziert mich, nicht ich seziere das Wort. Die modernen Theologen, die meisten Theologen heute, ich habe es selber mal studiert, ich habe es ja gelernt, historisch-kritische Methode. Was ist es? Der Mensch stellt sich über das Wort, seziert das Wort und sucht sich raus, was er für zeitgemäß hält und das andere erklärt er weg. Amen. Das ist, sag ich mal, die maximale Ehrfurchtslosigkeit, was das Wort Gottes angeht. Gott aber sagt uns, er hat sein Wort noch über seinen Namen gestellt, das heißt, es geht nicht mehr höher. Gott tut sich mit seinem gesamten Wesen zu seinem Wort stellen. Wenn Gott sagt, dass es so ist, dann ist es so. Und wenn Gott sagt, dass es anders ist, dann ist es anders. Und wenn du sagst, es ist anders, als Gott es sagt, dann hast du ein Problem. Und nicht Gott. Und es wird sich auswirken, weil Hebräer 4,12 sagt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es scheidet durch zwischen Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wenn eines Tages du mit deinem Geist, dein Geist, also du, dein wahres Ich, du mit deiner Seele zu Gott geht, weil Jesus dich erlöst hat, dann wird deine Seele durch diesen Gerichtsprozess des Wortes Gottes durchgehen. Das Wort Gottes wird der Maßstab, wird der Filter sein, durch den deine Seele durch muss. Und alles, was nicht dem Wort Gottes entsprochen hat, in deinem irdischen Leben, wird verbrennen, sagt Paulus. Du selber aber wirst errettet werden, wenn du Jesus hast. Aber er sagt, die Seele wird Schaden erleiden. Ja, da hat ja die katholische Kirche irgendwann das Fegefeuer draus gemacht. Das ist natürlich nicht ganz die richtige Interpretation. Und trotzdem ist es so, dass tatsächlich Paulus sagt ja, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Und Christus und sein Wort sind 100% eins. Gott ist sein Wort und sein Wort ist Gott. Du kannst es nicht voneinander trennen. Wenn wir diese Haltung in unser Herz bekommen, dass wir sagen, hey, weißt du, die Bibelstellen, die mir die größte Mühe machen, die kaue ich am meisten. Amen. Ja, weil ich sage, okay, Herr, ich will von deinem Wort gelesen, seziert und im Endeffekt korrigiert und damit bestimmt werden. Weil ich weiß, welche Macht das Wort Gottes hat. Wenn dir das einmal klar geworden ist, welche Power das Wort Gottes hat, also dann kannst du keine Kompromisse mehr machen. Also egal, die Täufer zum Beispiel, das war das Beispiel, die Täufer hatten es erkannt vom Wort Gottes und sie haben gesagt, da können wir keinen Kompromiss machen. Und wenn sie uns rösten, wenn sie uns grillen, wenn sie uns verbrennen, wenn sie uns foltern, rädern, pfählen oder was auch immer, aber wir können nicht vom erkannten Wort Gottes weggehen. Wir können da keinen Kompromiss machen. Amen. Und so müssen wir sein. Halleluja. Weil das ist der angemessene Stellenwert für das Wort Gottes. Halleluja. Er hat es über seinen Namen gestellt. Andere Stelle, Jesaja 55, Vers 10. Andere Schlüsselstelle in Bezug auf das Wort. Steht auch schon im Alten Testament. Ja, Jesaja 55, Vers 10 sagt Jesaja, denn wie, oder da spricht Gott, er spricht hier in der Ich-Form von Gott, er sagt, Gott sagt, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Das heißt, es wird nicht einfach nur auf den Boden fallen und nichts bewirken. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Amen. Das Wort Gottes ist 100% wirksam. Amen. Das musst du sehen. Das heißt, du musst dir immer gut überlegen, legst du dich mit dem Wort Gottes an bestimmten Punkten? Ja. Manche Christen tun es permanent. Ja, an bestimmten Stellen, die sagen, aber, darüber wollen wir jetzt mal nicht reden, da bin ich noch nicht, da gehe ich nicht ran. Was ich, also was Gott über, zum Beispiel, was weiß ich, Gott sagt über Thema Sexualität, sagt, da gibt es so viele schöne Verse, oh, ich bin sein geliebter Sohn, Halleluja, er liebt mich, preist den Herrn, wunderbar, toll, Halleluja. Aber im Endeffekt kommst du am Wort Gottes nicht vorbei, sondern wenn du nach dem Wort Gottes lebst, wirst du gesegnet sein. Wenn du nicht nach dem Wort Gottes lebst, wirst du nicht gesegnet sein auf die Dauer. Das ist so. Ja, Jesus sagt es ganz klar, Matthäus, pass auf, Matthäus 7, Vers 24, er sagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, willst du auch klug sein? Den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jedes Haus und es fiel nicht. Amen. Denn es war auf den Felsen gegründet. Halleluja. Der Logos Gottes, das griechische Wort für Wort heißt der Logos. Der Logos Gottes, das Wort Gottes ist der Felsen, auf dem dein Leben sicher gegründet ist. Amen. Der Logos Gottes ist der Felsen, auf dem dein Glauben sicher gegründet ist. Das Geniale ist, dass dieser Logos Gottes, wenn du es richtig liest, in dir Glauben für die richtigen Dinge bewirkt. Weißt du, immer wenn du Dinge aus der Sicht des Gesetzes liest und verstehst, machen sie dir Schwierigkeiten. Wenn du zum Beispiel sagst, ah, was die Bibel über, was weiß ich, gerade habe ich Sexualität gesagt, nehmen wir Beispiel Finanzen. Was die Bibel über Finanzen sagt, oh, aber den Zehnten, das, weißt du, der Punkt ist, das Wort Gottes, wenn du glaubst, dass es das Wort Gottes ist, bewirkt in dir den Glauben, oh, wenn ich das tue, was das Wort Gottes sagt, dann bin ich gesegnet. Somit tust du die Dinge nicht mehr aus einem Gesetz heraus, weil das ist sehr wichtig, deswegen Solus Christus, Sola Fide und so weiter. Ja? Im Zentrum steht das Evangelium, Amen. Und das Evangelium bewirkt in dir Glauben, Amen. Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes und das Wort, beziehungsweise der Glaube kommt aus der Verkündigung, so sagt er, und die Verkündigung aus dem Wort Christi. Amen. Das heißt, das Wort Gottes richtig gelesen, im Zusammenhang gelesen, und nicht nur einzelne Bibelstellen rausgegriffen. Ja, okay, wenn du jetzt, du kannst du ins Alte Testament gehen, 2. Mose 22, Vers 29, glaube ich, steht, du sollst das Böcklein nicht kochen mit seiner Mutter Milch. Sagst du, okay, also gut, das soll ich jetzt also nicht machen, ja. Verstehst du, das will dir das Wort aber nicht sagen, sondern das war ein Reinheitsgebot im alten Bund für die Israeliten, wo Gott ihnen deutlich machen wollte, da hat, glaube ich, auch Valerie mal drüber gelehrt, neuer Bund, alter Bund, wo Gott ihnen deutlich machen wollte, dass er ein Heiliger, dass er ein reiner Gott ist und deswegen hat er unterschieden und hat ihnen bestimmte Gebote gegeben, um ihnen deutlich zu machen, was Reinheit und was Heiligkeit ist. Ja, aber als Jesus kam, hat er gesagt, alle Speisen sind rein. Er hat gesagt, nicht das, was in euren Mund hineingeht, macht euch unrein, sondern das, was in eurem Herzen sich bewegt, das macht euch unrein. Ja, mit anderen Worten, und es steht auch wörtlich in der Bibel drin, so erklärt er alle Speisen für rein. Also kannst du nicht hergehen und lesen, dass ich soll das Böcklein nicht kochen mit der Mutter Milch und zum Nächsten hingehen und sagen, was, du kochst das Böcklein noch in der Mutter Milch? Was auch immer das heißt, keine Ahnung. Ja, verstehst du? Nein. das Wort Gottes vom Evangelium her gelesen, im Zusammenhang gelesen. Ja, deswegen sagt Paulus in 1. Timotheus, sagt er zu Timotheus, er soll das Wort Gottes in gerader Richtung schneiden. Das heißt, vom Evangelium her, von Jesus her, von der Gnade, vom Glauben her, von dort her liest du das ganze Wort Gottes, aber so gelesen bewirkt es in dir Glauben für die richtigen Dinge. Das heißt, wenn du es mit dieser Herzenshaltung liest, dann sagst du, wow, dann sagst du nicht, was soll ich jetzt damit, sondern sagst du, wow, wenn ich danach handle, dann werde ich gesegnet sein. Amen. Dann wird es mir gut gehen. Du wirst mit anderen Worten dem Wort Gottes den obersten Platz geben in deinem Leben, weil du erkennst, hey, wenn das Wort mich verändert, dann bin ich immer gesegneter. Ist vollkommen klar, wenn du zum Glauben kommst an Jesus, dann kann noch nicht dein ganzes Leben vom Wort Gottes durchdrungen sein. Ist vollkommen klar, gerade in der heutigen Gesellschaft. Ich meine, die Gesellschaft lebt zum großen Teil nicht nach dem Wort Gottes. Ja? Und wenn du ein Kind dieser Gesellschaft bist, dann hast du bisher nicht nach dem Wort Gottes gelebt. Ist ganz einfach, macht ja nichts. War halt so. War bei mir auch nicht anders wie bei dir. Aber jetzt haben wir das Wort Gottes, Psalm 119, sagt uns Psalm 119, Vers 105, heißt es, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Das heißt mit anderen Worten, jetzt hast du das Wort Gottes, das dich erleuchtet und dir zeigt, wo es lang geht. So einfach. Verstehst du? Und es ist eine Sache, vom Geist Gottes geleitet zu sein, und es ist die andere Sache, im Wort Gottes fundamentiert zu sein. Und ich sage dir, wenn du vom Geist Gottes geleitet sein willst auf die Dauer, dann solltest du im Wort Gottes fundamentiert sein. Weil sonst sagst du plötzlich irgendwann, sagt der, stehst eines Morgens auf und sagst, oh, ich spüre in meinem Herzen, oh, ich spüre das ganz tief in mir drin, spüre ich seine Leitung des Geistes, meines Geistes. Ja, ich soll meine Frau verlassen, die ist nicht mehr die Richtige. Als Beispiel. Verstehst du? Wenn du nicht im Wort Gottes fundamentiert bist, wenn du nicht der Autorität des Wortes Gottes glaubst, wenn die Bibel für dich nur irgendein Buch ist, das halt auch ganz nette Sachen enthält und ein paar hilfreiche Tipps oder so, dann wirst du nicht unterscheiden können, was tatsächlich Gott ist. Wenn du aber die Bibel als das nimmst, was es wirklich ist, nämlich das Wort Gottes, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, ist der Hammer, verstehst du? Dann erkennst du, hey, diesem Wort zu gehorchen, interessanterweise gehorchen, das ist ein interessantes Stichwort, weil Paulus sagt an mehreren Stellen, glaube ich, ich habe jetzt nicht genau die Bibelstelle, aber er sagt zum Beispiel, also ich weiß mindestens an einer Stelle sagt er, dass er die Nationen zum Glaubensgehorsam geführt hat. Ist interessant, diese Kombination. Glaubensgehorsam. Das heißt, Glaube in das Wort Gottes hat immer mit Gehorsam zu tun. Die Sache ist die, wenn du glaubst, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist, dann wirst du ihm gehorchen. Und umgekehrt ist aber auch so, wenn du dem Wort Gottes gehorchst, wird in dir der Glaube stärker. Amen. Ist tatsächlich so. Weil gehorchen dem Wort Gottes heißt ja nichts anderes als handeln nach dem Wort. Wenn du nach dem Wort handelst, wirst du merken, das Wort Gottes wirkt und somit wird der Glaube stärker. Ist ganz einfach. Irgendjemand hat neulich Zeugnis gegeben, fällt mir gerade ein, bei Beispiel 10, da weil wir das gerade hatten, irgendjemand gab neulich Zeugnis, glaube in der Leiterrunde, jetzt am Dienstag, genau in der Glory House Leitung, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber jedenfalls gab irgendjemand Zeugnis und sagte, ja, haben wir früher nicht wirklich den Zehnten immer monatlich gegeben und wir hatten immer am Ende des Monats, war es immer so, dass wir total im Minus waren und wenn dann das Gehalt kam, dann war es wieder 0 auf 0. Und so ging es jeden Monat. Wir waren immer total im Minus und am Ende des Monats, wenn dann wieder das Gehalt kam, dann waren wir wieder 0 auf 0. Gerade so geschafft. Ja? Aber du zahlst natürlich jeden Monat Zinsen, Überziehungszinsen, ist ja klar. So. Und dann haben sie sich entschieden, haben gesagt, so und jetzt glauben wir dem Wort Gottes. Und sie haben den ganzen Zehnten gezahlt. Sie haben nicht mehr verdient oder so, sie haben im ganzen Zehn gezahlt. Und ab da, sagt sie, war es so, immer am Ende des Monats war immer Plus. War immer Plus. Jetzt sagst du, ja, der Verstand sagt, wie kriege ich das zusammen? Ha? Tja, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Amen. Es ist Gott, verstehst du? Es hat die Power. Amen. Es hat einfach die Power. Halleluja. Gib dir das. Gott, wenn Gott sein Wort noch über seinen Namen gestellt hat, stell dir mal vor, weißt du, dann wird er wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Himmel und Erde in Bewegung setzen, um das Wort Gottes, wenn du ihm gehorchst, in deinem Leben als wahr zu erweisen. So einfach. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, das Wort Gottes ist wirksam. Halleluja. Das Wort Gottes, lehrt uns die Bibel, ist unvergänglich und ewig. Ja, 1. Petrus 1, 23 heißt es, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, sagt er, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Kannst du es sehen? Weißt du, das ist auch interessant aus der Reformationsgeschichte, das passt heute super zusammen. Ich habe das vorher mir nicht überlegt, aber es ist wirklich so. Schau, die Täufer haben in der Bibel erkannt, dieses Prinzip der Erwachsenentaufe. Die haben das erkannt. Zu ihrer Zeit sind sie dafür schwer verfolgt worden, in Europa fast ausgerottet worden. Ja? Und trotzdem hat sich das Wort Gottes durchgesetzt. Und heute auf der ganzen Welt, ich meine, die Mehrzahl aller wirklich wiedergeborenen Christen glaubt heute an die Erwachsenentaufe. Das heißt, was heißt es? Das Wort Gottes hat sich durchgesetzt. Warum? Weil es ewig und unvergänglich ist. Also selbst wenn du stirbst, wirkt das Wort Gottes noch weiter. Wenn du zu deinen Lebzeiten das Wort Gottes um dich herum gesät hast, wenn du zu deinen Lebzeiten Dinge gesät hast in deinem Leben, die vom Wort Gottes her fundamentiert waren, dann hat es Auswirkungen auch noch auf deine nachfolgenden Generationen. Dann hat es Auswirkungen auch, wenn du nicht mehr da bist, weil das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das geht durch, verstehst du? Weißt du, alles, was du vielleicht nicht mehr erreichst, du sprichst vielleicht das Wort Gottes zu deinen Lebzeiten, du sprichst bestimmte Dinge, so wie Abraham zum Beispiel hat gesprochen, ab dem Moment, wo Gott ihm gesagt hat, du wirst der Vater einer Menge sein. Gott hat ihm ja den neuen Namen gegeben, er hieß vorher Abraham und dann hat er gesagt, nein, jetzt heißt du Abraham, weil das heißt Vater einer Menge. Ab dem Moment hat Abraham immer, wenn er irgendjemand begegnet ist, hat er gesagt, hallo, ich bin der Vater einer Menge. Der hatte keinen einzigen Sohn zu diesem Zeitpunkt, keinen legitimen. Er hatte einen illegitimen, aber das war aber nicht ganz der Wille Gottes gewesen. Aber er hatte nicht seine Nachfolger, er hatte nicht den Isaak, er hatte ihn noch nicht. Aber er ging rum und hat gesagt, ich bin der Vater einer Menge. 3 Monate später etwa, wenn du es nachliest in der Bibel, ist seine Frau schwanger geworden. Warum? Weil das Wort Power hat. Als Abraham starb, hat er nicht diese Menge gesehen. Da waren schon einige mehr, da war schon der Isaak und der Jakob und der Esau auch und denen ihre Kinder. Also es war schon eine ganz gute Schar dann versammelt. Er wurde ja ziemlich alt, also hat er schon noch einige gesehen. Aber von dieser Menge, wo Gott zu ihm gesagt hatte, wie die Sterne am Himmel und so weiter, ne, hat er zu seiner Lebzeit nicht gesehen. Aber er hat es proklamiert. Amen. Es war auf seinen Lippen. Dieses Wort Gottes war auf seinen Lippen. Er sagte immer, wenn er sich jemand vorstellte, sagte, ich bin der Vater einer Menge. Wenn die Sarah zu ihm gesagt hat, hey Abraham, komm mal her, hat sie gesagt, hey Vater einer Menge, komm mal her. Das heißt, die Verheißung Gottes, das Wort Gottes war ständig auf ihren Lippen. Und was haben wir heute? Eine Menge. Amen. Nicht nur das jüdische Volk ist ja der Same Abrahams, sondern alle, die durch den Geist an Jesus glauben, sind Kinder Abrahams, sagt die Bibel. Amen. Das heißt, es sind Hunderte von Millionen von Menschen, die heute Kinder Abrahams sind. Halleluja. Das Wort setzt sich durch. Kannst du das sehen? Weißt du, ich möchte diese Perspektive geben. Weißt du, das Wort Gottes hat mehr Power als nur so für den momentanen Tag. Weißt du, es reicht länger als nur für einen Tag. Weil wir sind manchmal so, weißt du, wir sind in dieser Fast-Food-Gesellschaft manchmal, also Instant, und dann sagen wir, ja, heute habe ich es proklamiert und morgen habe ich es noch nicht gesehen, also es funktioniert nicht. Verstehst du? Du musst sehen, dass das Wort Gottes ewigen Charakter hat. Wenn du heute die Atmosphäre in deinem Haus, bei dir zu Hause, bei deinen Kindern, wo auch immer, an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du bist, wenn du das heute mit dem Wort Gottes füllst, dann wirst du morgen die Frucht ernten, dann werden deine Kinder noch die Frucht ernten, deine Enkelkinder noch die Frucht ernten. Und selbst wenn du nicht mehr auf dieser Erde bist, werden immer noch Leute da sein, die die Frucht des Wortes Gottes auf deinen Lippen ernten. Halleluja. Amen. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist die Power des Wortes Gottes. Und weißt du, als damals Gott die Erde in Existenz gesprochen hat, heißt es ja, und Gott sprach. Amen. Und wer spricht heute das Wort Gottes? Okay, ich sag dir, Ich sage dir zwei sprechen heute das Wort Gottes. Erstens, Gott spricht immer noch sein Wort, weil es ist nämlich ewig. Und das Wort, das er damals gesprochen hat, wirkt immer noch. Sonst gäbe es die Erde schon gar nicht mehr. Amen. Das habe ich am Anfang gesagt. Das Wort Gottes erhält die Schöpfung. Das heißt, der alles trägt durch das Wort seiner Macht, heißt es. Alles wird getragen durch das Wort seiner Macht, Hebräer 1. Ja? Das heißt, Gott spricht immer noch sein Wort durch seinen Geist. Jesus war das personifizierte Wort, als er hier auf diese Erde kam. Das absolut personifizierte Wort. Er hat einfach das Wort Gottes in vollkommener Form dargestellt. Das kannst du zum Beispiel, das kannst du an vielen Stellen sehen, aber Beispiel, nehmen wir das Thema Heilung als Beispiel. Ja? Das Wort Gottes in Bezug auf Heilung ist, dass durch die Striemen von Jesus uns Heilung geworden ist, richtig? Das ist das Evangelium, Amen. Durch die Striemen von Jesus wurde uns Heilung. Jesus hat nicht nur das Erlösungswerk bewirkt, sodass wir sagen können, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, sondern Jesus hat dieses Wort selber verkörpert zu seinen Lebzeiten. Amen. Und die Bibel macht es auch ganz klar, dass es so ist. Beispiel Matthäus 8, 16 und 17. Das ist nur ein Beispiel, aber da wird es ganz besonders deutlich. Da heißt es, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit dem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Mit anderen Worten, was sagt die Bibel hier? Sie sagt, Jesus war die personifizierte Erfüllung dieser Verheißung von Jesaja 53. Jesus mit seiner Person war die Heilung. Amen. Jesus mit seiner Person war das Wort und damit die Heilung. Er verkörperte das Wort Gottes. Amen. Jesus mit seiner Person war die Verkörperung von Fülle und Überfluss. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Jesus war die Verkörperung von 2. Korinther 9, Vers 8, dass er uns in allem, alle Zeit, alle Genüge gibt. Wo Jesus hinkam, gab es keinen Mangel. Kannst du auch nachlesen. Das ist jetzt ein anderer Aspekt. Ja? Petrus kam und sagte, hey, sie wollen die Steuer haben, die Steuereintreiber sind da, was machen wir? Wir haben das Geld nicht. Und was sagte Jesus? Kein Problem, geh da zum See Genezareth, hol den ersten Fisch raus, den du findest und schau, was der im Maul hat. Ja, und Petrus macht es und was war im Maul? Ein Goldstück. Und dann sagt er, okay, das reicht locker für den Steuereintreiber. Verstehst du? Jesus war die personifizierte Fülle. Jesus war das personifizierte Ende von Mangel. Er war das lebendige Wort Gottes. Amen. Er war das Wort, er sprach das Wort und er verkörperte das Wort und er bewirkte durch sein Erlösungswerk, dass dieses selbe Wort Gottes jedem Einzelnen von uns zur Verfügung gestellt wird. Halleluja. Und damit ist im Zeitalter des Neuen Bundes, erst im Zeitalter des Neuen Bundes, vorher war es nicht so, aber im Zeitalter des Neuen Bundes ist es tatsächlich so, dass nicht nur Gott spricht, sondern dass genauso wir sprechen. Amen. Als Söhne Gottes. Halleluja. Das Wort Gottes auf unseren Lippen ist Gott. Gib dir das. Gib dir das. Amen. Das ist das Wort Gottes. Verstehst du? Wenn du sagst, wenn du proklamierst, durch deine Wunden, Jesus, bin ich geheilt, dann ist es Gott, der spricht. Dann ist es Gott selber. Gott identifiziert sich, ich habe es gesagt, vollkommen mit seinem Wort. Also das ist die Power der Proklamation des Wortes Gottes. Halleluja. Schaka. Ja, das ist die Power. Weißt du? Das ist die Power. Deswegen kann Jesus sagen, in Markus 11, 4, oder 23, Markus 11, 23 kann er sagen, wer immer zu diesem Berg sagen wird, da muss man den Mund öffnen, sagen wird, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifeln wird, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, weil er nämlich das Wort Gottes als Sicherheit im Hintergrund hat. Deswegen kannst du es glauben. Ja? Wenn du zu dieser Krankheit sprichst zum Beispiel und sagst, so, du Virus im Namen Jesus, du stirbst ab. Halleluja, dann sprichst du zu dem Berg. Du kannst es sagen, weil du das Wort Gottes im Hintergrund hast, durch deine Wunden, Jesus, bin ich geheilt. Amen. Wer zu diesem Berg sagen wird, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Warum? Weil es Gott ist. Verstehst du? Weil es Gott ist. Sagst du, ja, ich habe einfach nur meinen Mund geöffnet und gesprochen. Was hat es mit Gott zu tun? Das Wort ist Gott. Und so wie Gott seinen Mund ausgehaucht hat, damals, als er die Schöpfung, also die Erde oder die Welt geschaffen hat, und es wurde, so haucht er sein Wort heute noch aus durch dich, wenn du es sprichst. Wenn du sprichst zum Umstand, wenn du sprichst zur Krankheit, wenn du sprichst zum Mangel, wenn du die Wahrheit des Wortes Gottes über deinen Kindern sprichst zum Beispiel. Ich und mein ganzes Haus werden errettet werden. Ja, das Wort Gottes sagt, glaube du an den Herrn Jesus und du und dein ganzes Haus wird errettet werden. Amen. Was hat das für eine Power, wenn du das aussprichst? Die sagen, ja, aber meine Kinder, die wollen gerade nicht so, die ziehen gerade nicht so. Ich und mein ganzes Haus werden errettet werden. Amen. Das ist die Power des Wortes Gottes. Und es wird dir werden. Also das ist das feste Fundament. Amen. Also es ist so wichtig, dass wir als Christen mündig werden. Das heißt, es ist eine super Sache, wenn du geheilt wirst durch Handauflegung und durch Gaben des Geistes oder in der Atmosphäre der Herrlichkeit, darüber haben wir ja auch schon gesprochen hier in der Schule, ist eine super Sache. Aber auf die Dauer ist es noch wichtiger, dass du selber so tief im Wort Gottes fundamentiert wirst, dass du ganz egal, in welcher Atmosphäre du momentan bist, ganz egal, ob du gerade eine Heilungsgabe zur Hand hast oder nicht, dass du auf diesem Wort Gottes stehen kannst und selber das entsprechende Resultat sehen kannst. Weil du diesem Wort Gottes glaubst. Amen. Das Wort alleine hat diese Power. Weißt du, das Wort, das musst du dir auch geben. Das Wort in sich, völlig unabhängig von Atmosphären, völlig unabhängig davon, wie du dich momentan fühlst, was deine Seele sagt, ob sie sich gerade Chatzak und Amatz oder mehr so fühlt. Verstehst? Vollkommen egal, wie du dich momentan fühlst. Allein dieses Wort hat diese Power. Also du hast den Vorteil, wenn du hier dem Wort Gottes zuhörst, dass du das Wort Gottes nicht nur aus dem Verstand gepredigt hörst oder einfach nicht nur Bibelverse vorgelesen bekommst, sondern dass es tatsächlich in der Kraft des Geistes zu dir kommt. Ja? Ich erinnere mich an eine Zeit, wo in meinem Leben, wo ich zu Gott gekommen war und ich kannte keine freien Gemeinden oder irgendwas. Ich kannte nur eine Kirche oder ich kannte zwei Kirchen, aber ich war in einer aufgewachsen von den beiden. Und das Einzige, wo ich das Wort Gottes glaubte, das Wort Gottes bekommen zu können, war in dieser Kirche. Also ging ich in diese Kirche. Ich sagte, die Atmosphäre in dieser Kirche war nicht die Herrlichkeit Gottes. Ich sagte, ich erinnere mich an einen spezifischen Tag, wirklich, da ging ich rein und ich war selber total down und also ging mir nicht besonders gut. Und ich ging rein und dann kam die Pfarrerin, es war eine Frau, aber es lag nicht daran, sondern aber die kam und sie predigte und las das Wort Gottes vollkommen depressiv selber. Also so habe ich es jedenfalls empfunden. Also wirklich das Gegenteil von Freude, von Kraft. Du hast sie kaum verstanden. Sie hat irgendwie geflüstert mehr oder weniger und selber sehr depressiv reingeschaut. Aber sie hat das Wort Gottes gesprochen. Sie hat es jetzt einfach vorgelesen. Sie hat Bibelverse gelesen. Und ich saß da drin und meine Seele war einfach, mein Herz war einfach hungrig, mein Geist war hungrig nach Gott. Und mein Geist hat sich einfach dieses Wort Gottes geschnappt und ich bin auferbaut rausgegangen. Amen. Das ist ein Beweis für die Kraft des Wortes Gottes allein. Amen. Das ist ein Beweis dafür, wie mächtig das Wort Gottes ist. In andere Situation erinnere ich mich, das war dann ein paar Jahre später. Da war ich schon verheiratet und da waren wir schon Pastor und da waren wir in Berlin. Und das war eine schwierige Zeit damals, schon ja, 16, 17 Jahre her. Also auf jeden Fall schon eine Weile her. Auf jeden Fall war es eine schwierige Zeit und wir waren über Silvester in Berlin. Und wir wussten nicht jetzt dann, wo wir dann zum Gottesdienst gehen, an Silvester, weil da hat es ja nicht so viele Möglichkeiten. Und dann haben wir gedacht, naja, wir geben es einfach mal, jetzt sind wir in Berlin, jetzt gehen wir einfach mal in den Dom und jetzt wollen wir einfach mal wirklich Silvester mal so richtig traditionell im Dom schön, wir wollten auch das Gebäude sehen, das war mit dem Grund, ne, weil wir da hingegangen sind. Und wir sind da hingegangen, da gab es einen Abendmahlsgottesdienst und da war damals der damalige Bischof sogar, hat gepredigt, da. Die Predigt war ungefähr so ähnlich wie die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers inhaltlich. Es waren ungefähr ziemlich die gleichen Aussagen. Hat nichts, kam nichts rüber, war nichts. Ich saß drin und mein Herz war beschwert, um es mal so gelinde zu sagen. Ja. Und, Und dann hat er das Abendmahl zu zelebrieren begonnen, der Bischof. Ja. Es war evangelisch, deswegen durften wir ja auch hin, weiß den Herrn. Also auch das Brot nehmen und so weiter. Und dann hat er zu dieser Abendmahlsliturgie offensichtlich gehört in dieser Kirche dazu, dass zitiert wird, die Geschichte, wie Petrus zu Jesus sagt, ich werde dich nicht verleugnen. Und dann sagt Jesus zu ihm, ja, noch ehe der Hahn kräht, dreimal wirst du mich verleugnet haben und so weiter. Und dann zitiert er diesen Satz, wo er sagte, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und in dem Moment, das ging mir so rein. Und ich wusste, ab dem Moment wusste ich, ich habe wieder Hoffnung. Ab dem Moment wusste ich, es geht weiter. Ab dem Moment wusste ich, alles wird gut. Weil ich wusste, ich war am Ende meines Glaubens, verstehst du? Aber Jesus hat für mich gebetet, damit mein Glaube nicht aufhört. Halleluja. Ich wäre heute wahrscheinlich nicht hier, wenn ich dieses Wort damals nicht gehört hätte. Die Power des Wortes Gottes. Der Mann war nicht mal wiedergeboren. Wahrscheinlich nicht. Also ich meine, ich will es nicht beurteilen. Aber seiner Predigt nachzuurteilen jedenfalls nicht. Wie gesagt, wir sind nicht die Richter, wir wissen nicht, was im Herzen ist, aber auf jeden Fall, das spielte keine Rolle, verstehst du? Allein das Wort Gottes hat diese Power. Halleluja. Sag mal, das Wort Gottes hat Power. Das Wort Gottes ist mächtig. Halleluja. Ich glaube dem Wort Gottes. Ich glaube der Kraft des Wortes Gottes. Wenn ich das Wort Gottes höre, dann bewirkt es Glauben in mir. Und wenn ich das Wort Gottes spreche, dann ist es Gott selber, der ausgeht. Halleluja. Kannst du sehen, wie wichtig und wie gut es ist, wenn du im Wort Gottes gut fundamentiert bist? Wenn du das Wort Gottes kennst, weißt du, manchmal brauchst du jemanden, der dir das Wort Gottes persönlich zuspricht. Aber manchmal sitzt du vielleicht irgendwo in irgendeiner Situation und du hast nicht mal mehr jemanden, der dir das Wort Gottes zuspricht. Du hast nicht mal mehr einen ungläubigen Bischof, der dir das Wort Gottes spricht. Verstehst du? Aber wenn du selber ein Fundament im Wort Gottes hast, dann kann der Heilige Geist dieses Wort benutzen und macht dir einen Bibelvers lebendig, den du vielleicht seit Jahren nicht gelesen hast. Macht dir diesen einen Bibelvers lebendig und in dem Moment, wo dieser Bibelvers zu deinem Herzen kommt, bumm, ist alles anders. Da war niemand, der dir die Hand aufgelegt hat, keine Herrlichkeitssalbung oder Atmosphäre, keine Salbung von irgendwoher. Du hast dich auch überhaupt nicht gesalbt gefühlt, aber der Heilige Geist hat das Wort genommen und bumm. So wie Luther. Er saß im dunklen Kloster, ja, wahrscheinlich war es dunkel, gehe ich mal von aus, relativ. Ja, also auf jeden Fall war es in seinem Herzen dunkel, extrem dunkel. Verzweifelt, wusste nicht, was er noch machen soll, hat sich gegeißelt, gequält selber, damit er irgendwie gerecht wird vor Gott. Und eines Tages liest er das Wort Gottes, wumm, den einen Vers, und wumm, war alles anders. Das ist die Power. Halleluja. Oh. Kriegst du Lust, das Wort Gottes zu nehmen, zu essen? Weil zu lesen ist zu wenig gesagt, du musst es essen. Amen. Du musst es dich lesen lassen. Du musst es dich lesen lassen. Weißt du, du musst es dich verwandeln lassen. Und weißt du, und je mehr du das, was du liest, und das ist der Schlüssel, je mehr du das, was du liest, glaubst und danach handelst, umso stärker wird die Wirksamkeit in allen anderen Bereichen des Wortes Gottes. Das ist nämlich der Punkt, verstehst du? Die Sache ist die, wenn du wirklich an diese unbedingte Autorität des Wortes Gottes glaubst, dann handelst du danach. Und wenn du danach handelst, in allen Bereichen, wo es dir bewusst ist, was das Wort Gottes sagt, du kannst natürlich nicht nach dem Wort Gottes handeln in Bereichen, wo es dir gar nicht bewusst ist. Aber was du gepredigt bekommen hast, was dir bewusst ist, was du selber gelesen hast, was du selber nachstudiert hast, ist dir bewusst. Und wenn du nach diesen Dingen handelst, dann wird es den Glauben für alle anderen Bereiche verstärken. Und das ist manchmal das Problem von vielen Christen, weil sie selektiv das Wort Gottes nehmen. Weil sie sagen, zu dem Thema nehme ich mir das Wort Gottes und zu dem Thema auch, aber nicht zu dem Thema. Und dann tun sie es bei dem Thema zur Seite und dann wundern sie sich, dass ihr Glaube und die, damit letztendlich die Power des Wortes Gottes in allen Bereichen des Lebens irgendwie geschmälert wird. Weil sie ja nicht die Vertrauenswürdigkeit des Wortes Gottes wirklich stringent umsetzen in ihrem Leben. Und deswegen sagt Jakobus, dass der Glaube ohne die nachfolgenden Werke tot ist. Amen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, wie Valerie schon gesagt hat, dass wir nicht nur bei dieser einen Erkenntnis stehen bleiben, dass wir allein aus Gnade durch Glauben gerettet sind, sondern dass wir den Schritt weitergehen und sagen, ja, und dieser Glaube an das Wort Gottes bewirkt das Handeln nach dem Wort Gottes. Deswegen hat es einen Pietismus gebraucht, um das dann hochzubringen. Aber da kommen wir dann das nächste Mal dazu. Preist den Herrn. Amen. Aber das ist das Entscheidende. Verstehst du? Das ist das ganze Konzept. Ja, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und mächtig und es scheidet durch zwischen Seele und Geist. Und wenn du dieses Wort Gottes an dich ranlässt und es dich leben darf, dann wirst du entsprechend handeln und die Resultate kommen hervor. Halleluja. Ich habe letzten Samstag, habe ich in Nürnberg war es, habe ich diese Power des Wortes Gottes demonstriert. Vielleicht machen wir das heute auch noch zum Schluss. Ich habe das demonstriert, einfach die Power des Wortes Gottes. Ich habe gesagt, heute lege ich euch allen nicht die Hand auf. Es war ja Heilungsdienst. Die Leute haben ja Heilung erwartet und Wunder erwartet. Habe ich gesagt, heute lege ich euch mal allen nicht die Hand auf, sondern ich lasse euch einfach aufstehen und ich lasse euch einfach selber das Wort Gottes zu dem Berg der Krankheit, der in eurem Leben gerade von Bedeutung ist, sprechen. Ich lasse euch zu den Schmerzen im Schultergelenk, ich lasse euch zu der Niere, die nicht funktioniert, ich lasse euch zu dem Herzen, das nicht funktioniert, sprechen in Jesu Namen. Und wenn ihr gesprochen habt, dann möchte ich nur eins, dass ihr nämlich entsprechend handelt, das heißt etwas tut, was ihr vorher nicht tun konntet oder einfach rumspringt im Glauben, wenn ihr es nicht testen könnt, ja, wie mit Herz und so weiter oder Niere oder was auch immer. Ich habe gesagt, so und jetzt, und ihr setzt es einfach um, niemand legt die Hand auf. Aber ihr sprecht das Wort Gottes und ihr handelt im Glauben. Und weißt du was? Dutzend Heilungen, die sofort bezeugt wurden. Sofort. Die gleichen Heilungen, die manchmal passieren, wenn wir die Hände auflegen. Die gleiche Dimension von Heilungen. Leute, die jahrzehntelang Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, was immer. Das sind immer die Sachen, die man sofort testen kann. Ja. Sofort bezeugt, geheilt. Halleluja. Weißt du, wenn du das einmal verinnerlicht hast, dann wirst du deinen Mund nie mehr zukriegen, wenn du ein Problem hast. Dann bist du gar nicht mehr zu stoppen. Amen. Sondern dann wirst du das Wort Gottes sprechen in alle Bereiche deines Lebens rein. Du wirst proklamieren, du wirst danken, du wirst sagen, Halleluja, danke Vater für den Durchbruch in meinen Finanzen, danke Vater für den Durchbruch bei meinen Kindern, danke Vater für diesen beruflichen Durchbruch. Du wirst da drin bleiben, weil du erkannt hast, dieses Wort auf deinen Lippen, verstehst du, das Wort auf deinen Lippen heißt ja nicht nur ein einzelner Bibelvers, sondern es heißt auch von dem Wort des Evangeliums abgeleitete Befehle oder Sätze oder Wahrheiten, verstehst du? Natürlich steht nicht im Wort Gottes drin, ich befehle jetzt diesem Schmerz aus meinem Körper rauszugehen, das steht so wörtlich nicht drin. Aber es steht drin, dass du die Grundlage dafür hast, weil du nämlich durch seine Wunden bereits geheilt bist. Und wenn sich dann noch irgendwas anderes manifestiert, dann kannst du sagen, so, im Namen Jesus, ab damit. Amen. Das heißt, es kommt nicht immer darauf an, wirklich genau den Bibelvers zu proklamieren, sondern es kommt darauf an, dass du die Wahrheit dieses Bibelverses umsetzt in dein Leben hinein. Amen. Halleluja. Stimmen wir mal auf zusammen. Schauen wir mal, was der Heilige Geist tut. Halleluja. Die Power des Wortes Gottes. Eieieiei. Weißt du, das sind die Säulen des Lebens im Geist. Die Säulen des Lebens im Geist sind das Wort Gottes auf der einen Seite und auf der anderen und die Entwicklung deines Glaubens an das Wort Gottes auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Entwicklung deines Geistes als geistlicher Persönlichkeit auf der anderen Seite. Und beides muss zusammengehören. Beides muss zusammengehören. Halleluja. Und jetzt entwickelt Gott deinen Glauben an sein Wort. Das heißt, er möchte dir heute Abend zum Schluss, er möchte dir wirklich demonstrieren, welche Power das Wort Gottes auf deinen Lippen hat. Und wenn du das einmal erlebt hast oder zweimal erlebt hast oder vielleicht dreimal erlebt hast, dass es funktioniert, dann wirst du nicht mehr aufhören irgendwann. Hoffentlich. Amen. Amen. Du wirst nicht mehr aufhören. Und der Heilige Geist wird dich daran erinnern, wenn wieder was kommt, anstatt passiv drin zu sitzen und zu sagen, oh, es ist über mich gekommen, oh, die Krankheit ist über mich gekommen, oh, das Problem ist über mich gekommen, oh, jetzt sind wir ganz am Boden und oh, oh, oh, oh, oh. Anstattdessen wirst du dich erheben und sagen, hey, eine Gelegenheit, das Wort Gottes zum Berg zu sprechen. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer, dem wird es werden. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. So, wir machen es tatsächlich so. wenn du heute Abend hier bist und du hast irgendwo in deinem Körper, und es gilt jetzt auch für alle, die über online zuschauen, du hast irgendwo in deinem Körper einen Schmerz, du hast irgendwo in deinem Körper eine Bewegungseinschränkung oder irgendein körperliches Problem, das der Arzt vielleicht diagnostiziert hat, in irgendeinem Organ oder in irgendeinem Bereich deines Körpers, dann möchte ich, dass du heute Abend das Wort Gottes zu diesem Problem sprichst, nicht übers Problem sprichst, sondern zu diesem Problem sprichst, das ist immer sehr wichtig. Du sprichst zu diesem Problem, zu dieser Krankheit, zu diesem Schmerz, zu dieser Bewegungseinschränkung und du befiehlst ihr, deinen Körper jetzt und für alle Zeit zu verlassen. In Jesu Namen. Was auch immer es ist, du weißt es ja. Ich kann nicht alles wissen, was du hast. Ich werde von vorne sprechen, das Wort Gottes sprechen, aber du sprichst es zu deinem individuellen Problem oder Körper. Und wenn du gesprochen hast, dann möchte ich, dass du es im Glauben aktivierst. Das heißt, dass du danach handelst. Das heißt, dass du nicht mehr Ausschau hältst nach dem Schmerz oder nach der Bewegungseinschränkung, sondern dass du Ausschau hältst nach der Manifestation des Wortes Gottes. Das heißt, dass du etwas tust, was du vielleicht vorher nicht tun konntest. Oder wenn du zu irgendetwas sprichst, was du nicht sofort prüfen kannst oder testen kannst, dann sage ich immer, dann spring einfach ein bisschen rum, spring im Kreis rum, spring im Raum rum. Ich sage immer, wenn du übernatürlich Fett verlieren willst, dann spring auch im Raum rum, weil dann können die Fettzellen leichter abrutschen. Und ja, dann tu einfach irgendetwas, um einfach im Glauben, dann dank einfach, freu dich im Glauben, dass es passiert ist. Amen. Das heißt, zwei Dinge sind jetzt wichtig, wenn du willst, dass das Wort Gottes sich wirksam erweist. Erstens, du musst deinen Mund öffnen und es sprechen. Und zweitens, du musst danach handeln. Amen. Das heißt, ich werde dann gleich daran sehen, wie aktiv ihr werdet, nachdem ihr gesprochen habt. Daran werde ich sehen, wie viel passiert. Ist tatsächlich so. Amen. Wenn alle nur passiv dastehen oder da sitzen, dann weiß ich, okay, da ist nicht viel passiert. Aber wenn du es aktivierst, dann weiß ich, da passiert viel. Halleluja. Amen. Seid ihr bereit? Halleluja. Wer ist alles bereit? Wer wird jetzt zu seinem Körper sprechen? Pass auf, ich habe nämlich auch noch was für die, die jetzt nichts Körperliches haben. Das sind doch die allermeisten, die irgendwo was sprechen. Okay. Ja gut, klar, Fett kann man immer verlieren, gell? Fast immer. Manche wollen vielleicht auch gewinnen Fett, je nachdem. An den richtigen Stellen. Wie auch immer. Aber okay, also gut, dann machen wir es so. Dann sprechen wir einfach das alle mal zusammen. Wenn du selber nichts hast, dann sprich einfach für jemand anders, okay? Du kennst vielleicht jemanden, der jemanden kennt oder wie auch immer, ja? Dann sprichst du da rein, ja? Aber such dir irgendetwas, was du sagst, so, heute Abend verändert sich das. Vielleicht sitzt dein Mann krank zu Hause, wie auch immer, dann sprichst du da rein. Oder deine Frau oder deine Kinder oder was auch immer, sprichst du da rein, okay? Aber wir befehlen jetzt einfach gemeinsam mit dem Wort Gottes auf unseren Lippen. Halleluja. Sag nochmal mit mir zusammen, danke Vater. Für das Wort Gottes auf meinen Lippen. Ich bekenne, es ist Gott selbst. Gott selbst spricht jetzt durch mich zum Berg und er muss sich hinwegheben. Ich spreche zu meinem Körper und er ist geheilt. Ich spreche zu meiner Seele und sie ist geheilt. In dem Namen von Jesus, das heißt an seiner Stelle, bin ich heute Abend die Verkörperung des Wortes Gottes für dieses Problem. Und in diesem Bewusstsein spreche ich es. Amen. Amen. Und jetzt befiehl in Jesu Namen, Vater, wir befehlen in dem Namen Jesu Christi, jeder Macht von Krankheit, diesen Raum zu verlassen. Jeder Virus, jedes Bakterium stirbt ab in dem Namen Jesu Christi. Jeder Schmerz weicht in dem Namen Jesu Christi. Jede Bewegungseinschränkung hat zu weichen in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Durch die Wunden von Jesus sind wir geheilt. In dem Namen von Jesus, wir befehlen langjährigen Krankheiten, Organfehlfunktionen in dem Namen Jesu Christi in die Ordnung Gottes zu kommen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir befehlen Zellen, die sich im Körper gebildet haben, die nicht hineingehören, jetzt sich aufzulösen. In dem Namen Jesus. Wir befehlen Knochen, Wirbel, Sehnen, Bänder, jetzt in die Ordnung Gottes. In dem Namen Jesus. Sprich selber. Gib den Befehl. In Jesu Namen, jetzt ist es so. Berg, heb dich hinweg. Halleluja. Halleluja. Und dann spring rum, spring rein in deine Heilung. Beweg dich rein in deine Heilung. Ergreif deine Heilung. Freu dich an deiner Heilung. Stell dich auf deine Heilung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Sei aktiv in deiner Heilung. Durch die Wunden von Jesus bist du geheilt. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ho, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Ohren normalisieren sich in dem Namen Jesus. Augen normalisiert euch in dem Namen von Jesus. Halleluja. Knochen an euren Platz in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Du müsstest den Befehl gegeben haben. Also tu etwas, du musst dich jetzt bewegen. Tu etwas, was du nicht tun konntest. Spring rum. Wenn du es nicht direkt körperlich testen kannst, spring rum, dank dem Herrn, frei dich, Halleluja, ergreif es, in Jesu Namen, diese Not wird sich nicht mehr erheben, dieses Organ wird normal funktionieren, Gott hat gesprochen und sein Wort ist die Wahrheit, sein Wort ist ewig, unvergänglich und wirksam, in Jesu Namen, es kehrt nicht leer zurück, danke Vater. Danke, Vater. Halleluja. Also, ganz schnell, test es. Tu etwas, was du nicht tun konntest. Halleluja. Halleluja. Wer kann sagen jetzt, dass sich bei ihm was verändert hat in seinem Körper? Du kannst es jetzt testen. Wink einfach mal mit deinen beiden Händen. Halleluja. 1, 2, 3. Halleluja. Wink einfach mit deinen beiden Händen. Test es jetzt. Jetzt ist deine Gelegenheit da auch. 4. Danke, Vater. Da. 5. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Test es einfach, was sich jetzt verändert hat. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ganz schnell, ganz schnell. Kommt einfach ganz kurz nach vorne, wenn sich bei dir was verändert. Einfach kurz Zeugnis. Die Leute sollen auch über online sollen sehen, das Wort Gottes funktioniert. Halleluja. Also, wenn du was erlebt hast, erzähl, was passiert ist. Dieter, mach das Ding an. Halleluja. Danke, Jesus. So, was ist bei dir passiert? Ich habe schon lange Zeit immer wieder so ein Pfeifen im Ohr und so einen Druck. Aha. Und heute war das besonders stark. Ja. Und jetzt ist es weg. Halleluja, preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen, ist doch der Hammer. Halleluja, du hast gesprochen und es ist geschehen. Was hast du gesprochen und es ist passiert? Ich kam mit so einer leichten Grippewelle hier rein. Ich hatte hier ganz dicke Knödel, sag ich Lymphknoten. Mal. Genau, Lymphknoten. Ja. Und so ein Halskratzen. Und ich habe gemerkt, während des Gebets, wie es heller wird in meinem Kopf. Also es zog auch hier hoch und es wurde leichter. Ja. Und hier ist wieder ganz normal. Wow. Das hatte ich seit Tagen schon hier so. Was ist das denn? Halleluja, yes. Amen. Die Lymphknoten sind abgeschwollen. Halleluja, ist der Hammer. Sag mal die Power des Wortes Gottes. Halleluja, Amen. Amen. War noch jemand, möchte noch jemand erzählen? Es war noch ein paar, noch einen können wir noch erzählen lassen, was passiert ist. Halleluja, die Power des Wortes Gottes. Wer möchte noch erzählen, was passiert ist? Die Power des Wortes Gottes. Ai. Halleluja. Halleluja. Wow, Lymphknoten zurückgegangen. Preist den Herrn. Ohrenpfeifen weg. Halleluja. Halleluja. Wer hatte denn vorher Schmerzen und die sind jetzt weg? Bei dir? 80% weg. Halleluja. Wo waren sie denn? War irgendwelche Nerven abgedrückt oder was? Ja, irgendwie von der Wirbelsäule und okay. In den Arm, das hatte Schmerzen. Und jetzt ist 80% weg. 80%. Halleluja, Halleluja. Preis den Herrn, Amen. Gerade bei Nervensachen, wenn du das Wort Gottes reinsprichst, das kann eine Weile dauern, bis die Nerven von uns völlig von ihrer Reizung her zurückgegangen sind. Wenn es jetzt 80% ist, das heißt, dass Gott hat dich geheilt. Preis den Herrn. Halleluja. Ist Gott nicht wunderbar? Amen. Halleluja. Danke, Vater, für dein mächtiges Wort. Wir glauben deinem Wort. Wir stehen auf deinem Wort. Herr, wir sprechen dein Wort. Und wir verändern diese Welt durch dein Wort. Halleluja. Danke, dass diese Söhne und Töchter mächtig sind in deinem Wort, Herr. Das Wort Gottes sprechen und die Welt um sie herum verändert sich, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Wenn du online, wenn du ein Wunder erlebt hast jetzt gerade, während du zugeschaut hast oder es per MP3 gehört hast, schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Ich weiß, dass auch bei dir überall zu Hause genau die gleichen Wunder passieren, wenn du das Wort Gottes sprichst. Weil das Wort Gottes ist unabhängig von Atmosphäre. Das heißt, selbst wenn du ganz alleine zu Hause sitzt und sagst, oh, niemand ist bei mir, der mit mir zusammen irgendwie hier eine gute Atmosphäre aufbauen kann, wenn du das Wort Gottes sprichst, dann ist es vollkommen wirksam. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf. Jetzt sprechen wir zum Schluss zu jedem Mangel, der irgendwo im Leben der Söhne und Töchter Gottes sein mag oder sich festsetzen möchte in Jesu Namen, weil ich habe vorher gesagt, er ist das personifizierte Wort Gottes, auch in Bezug auf Fülle und Überfluss. In allem, alle Zeit, alle Genüge und überreich zu jedem guten Werk. Das ist Jesus. Amen. Das ist das lebendige Wort. Also sprich mit mir zusammen, sag, danke Vater, dass ich in allem, alle Zeit, alle Genüge habe und überreich bin zu jedem guten Werk. Mangel, du hörst das Wort Gottes. Ich befehle dir, mein Leben zu verlassen. In dem Namen von Jesus. Schulden, in dem Namen von Jesus. Ich befehle euch, mein Leben zu verlassen. Angst, bis zum Ende des Monats nicht genug zu haben. Ich befehle dir, mein Leben zu verlassen. Ich vertraue dem Wort Gottes. Jesus ist meine Fülle. Er lebt in mir. Und das lebendige Wort Gottes ist auf meinen Lippen. Und es geht aus. Ich spreche zu meinen Bankkonten. Seid gefüllt. Ich spreche zu meinem Geldbeutel. Sei gefüllt. Ich spreche zu meinen Arbeitgebern. Ich habe Gunst bei euch. In dem Namen Jesus. Danke, Vater. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Das lebendige Wort Gottes ist ausgegangen. Und ich sagte, er hat alle Möglichkeiten, um es zu erfüllen. Halleluja. Es war jetzt so stark, am Dienstag schreibt mir die Valerie ein Zeugnis, abends oder nachmittags schreibt sie mir ein Zeugnis. Das ist der Hammer. Da siehst du wirklich, dass Gott alles möglich ist. Halleluja. Ich habe es beim Glory House Leitertreffen, habe ich schon erzählt. Und sie schreibt mir, ich saß gerade eben bei uns im Wohnzimmer auf dem Sofa und hatte ein bisschen Soaking-Musik im Hintergrund laufen, so wie es jetzt auch läuft. Irgendwie war ich in Gedanken versunken und hatte wohl innerlich ein bisschen abgeschalten. Jedenfalls wollte ich gerade vom Sofa aufstehen und etwas anderes machen. Und als ich mich aufsetzte, merkte ich, dass ich 30 Euro in der Hand hatte. Einen 20er und einen 10er. Einfach so. Schwierig zu beschreiben. Ich habe erstmal nach Tobi gerufen, der in der Küche nebenan war, und gefragt, ob er mir das Geld vorher in die Hand gedrückt hat. Man weiß ja nie. Aber er war es nicht. Also haben sich wohl in meiner Hand 30 Euro manifestiert. Das war abgefahren. Halleluja. Hammer. Du liegst einfach am Sofa. Oh, shabarababana. So, oh, halleluja. Preis den Herrn. Gott ist alles möglich. Sein Engeln ist alles möglich. Setz mal frei, das nächste Mal sind es 100 und 200 Euro. Halleluja. Wie auch immer. Verstehst du? Es ist einfach ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, das Gott dir gibt. Er ist der Gott des Überflusses. Und er kümmert sich um deine Bedürfnisse und ihm ist alles möglich. Halleluja. Preist den Herrn. Auch das Wiederauftauchen von Gegenständen geht weiter. Heute habe ich wieder ein Zeugnis bekommen, dass ein Schlüssel, das hat Jutta geschrieben, ein Schlüssel, der 4 Jahre lang verschwunden war bei der Arbeit. Wie war das? Halleluja. Wie war das genau? Dein Spinnschlüssel, genau. Am 26.12.2013 stellte ich nach meinem Frühdienst in der Klinik fest, dass mein Schlüssel zum Spind in der Umkleide fehlt. Trotz intensiver Suche unter Mitwirkung des Hausmeisters und dem Personal der Information blieb der Schlüssel verschwunden und ward nirgends gesichtet, wobei er an einem knallgelben Halsband befestigt war und nicht zu übersehen. Vor wenigen Tagen bekam ich die Info, dass ich mich bei der Hauswirtschaftsleitung melden soll, weil bei ihr auf dem Schreibtisch ein Spinnschlüssel mit der Nummer 137 liegt, der laut Registrierung meinem Namen zugeordnet ist. Nachdem Pastor Georg kurz zuvor prophezeite, dass sich in der nächsten Zeit Gegenstände rematerialisieren, habe ich erneut fest daran geglaubt, dass auch mein Schlüssel wieder auftaucht. Und siehe da, er ist es nach genau 4 Jahren. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn.